Sie hören auch weiterhin Radio Elektro AVN auf 102,4 MHz. Heute nicht wie gewohnt die Spielbox am Montag, sondern den Fanclub mit der Spezialausgabe. Vorhin waren wir stehen geblieben beim Mittwoch, also kommen wir zum Donnerstag. Wie gesagt, Frühsendung von 6 bis 9 ist klar. Und wo so die Woche über von 9 bis 12 die Musikboutique zu finden ist, da ist am Donnerstag die Schlagerboutique zu finden. In der ersten Stunde der Schlagerboutique gibt es natürlich den Rückblick, in der zweiten Stunde die Schlagerparade und in der dritten Stunde so ein bisschen Klatsch und Ratsch. Dann wieder 4 Stunden Music Nonstop. Von 16 bis 18 Uhr hören Sie den Autoshop jeden Donnerstag bei uns. Und von 18 bis 20 Uhr den Abendcocktail. Dann von 20 bis 22 Uhr die Sendung Gastrojournal mit meinem Kollegen Bernhard Arendt. Jeden Donnerstag von 20 bis 22 Uhr. Und so ab 22 Uhr öffnet sich jeden Donnerstag das Nachwuchsstudio mit verschiedenen Moderatoren von 22 bis 0 Uhr. Handeln wir noch ganz kurz den Freitag ab, und zwar die Schiene bis 12 Uhr wie gehabt, dann von 12 bis 16 Uhr Music Nonstop. Und von 16 bis 18 Uhr gibt es den Videomarkt mit News, Facts und natürlich den Top 5 der Video. Taken. Und von 18 bis 20 Uhr nicht der Abendcocktail Freitag, sondern Soundchip mit meinem Kollegen Uwe Peter. Und von 20 bis 22 Uhr die Sendung Maximal mit Stefan Freier. Und bei uns geht's erst einmal weiter mit Musik.